Mein Outfit für den Eintritt ins Seniorenheim. Mit Fringe ein Montelet aus Pferdeschwänzen. Glitzer, transparent und schwarz, gibt Silber. Einen Ponysprung von der Schwelle, einen Knicks. Ebenerdigkeit ist genehm und angemessen. Tujas Brustkorb hebt sich, der Knabensopran stimmt an und ihr Kameradinnen alle zu heulen. Ich trage Puder und ein Pulver auf den Brauen. Mit Pfennigabsatz einen Mid-Heel, Sandaletten, die Riemchen aus Lack und Strümpfe darunter mit Marmormuster, das euch murmeln macht. Durchs Netz der Nylons Waden wimpern, es führt eine Naht ins Nirgendwo, dann ein Cut. Und oben Ketten klimpern dieser Mösenmuscheln, eine Reihe Kaurischnecken, Zähnchen am Schlitz. Gauri, mein finnischer Verflossener mit Engelgeruch. Mein fieser Schlitz unter der Nase mit Malvencouleur. Beugt die Häupter, diese Rampe wird zur Galatreppe. Über Knie lang ein Gardinenschnürl im Saum, glimmrig und glatt, mit Blei, Projektile am Schienbein. Im Beleg steht der Text, gestickt und versteckt. Ich verfüge, man möge mich nicht beatmen. Man möge mir alle Ringe küssen, stattdessen mir in den Nacken pusten von Pfingsten an. Ich befehle Verehrern, mir Konfekt zu bringen. Ein Wurf wortkarger Bären mit roten Bäckchen. Ihr seid meine Kinder, wenn ich euch mag. Ich hatte eine Tochter, eine Folge lang. Sie wuchs sehr schnell und musste dann gehen. Es folgte ein neues Monster eine Woche darauf. Ich hatte eine Karriere in der Modebranche. Bei Yves Saint Laurent habe ich verkauft. Ein Tuch im Ärmel, eins auf dem Kopf. Im Sommerhalbjahr den Knoten im Nacken, im Winter unter dem Kinn, dem dritten. Es gibt Babuschen im Herd und welche im Flur, draußen am Buchsbaum, die Nägel gefeilt. Aus allem, was in meinen BH fällt, Brotkrume, entsteht irgendwann Humus, Erdkrume. Dann fällt ein Samen hinein und spucke.